Die Vereinbarung eines Waffenstillstands gestern Abend hat keineswegs dazu geführt, die Situation in der Ostukraine zu beruhigen. Ganz im Gegenteil. Noch in der Nacht begannen schwere Kämpfe. Die ukrainische Armee zählt 7 gefallene Soldaten, weitere 13 wurden schwer verletzt. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko rief die Kämpfer deshalb dazu auf, mit dem Waffenstillstand nicht erst am kommenden Dienstag zu beginnen, wie gestern in Minsk vereinbart wurde. Bei einem Treffen mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sagte er heute: Ich will ganz deutlich machen, dass es keinen weiteren Friedensvertrag, kein sogenanntes drittes Minsker Abkommen geben wird. Die Vereinbarungen, die wir haben, sind umfassend. Wenn wir sie erfüllen, dann wird in der Ukraine Frieden herrschen. Ich bin sehr dankbar, dass die Europäische Union, dass insbesondere Deutschland und Frankreich klar machen, dass die Ukraine ihre Verpflichtungen erfüllt. Den Waffenstillstand hatten die Vertreter der sogenannten Minsk-Kontaktgruppe gestern Abend vereinbart. Zu ihr gehören die OSZE, Russland und die Ukraine. Auch Entsandte der Separatisten aus Donetsk und Luhansk waren anwesend und stimmten zu. Demnach sollen die Waffen ab 1. September schweigen. Die Begründung: Am Dienstag beginne in der Ukraine das neue Schuljahr und Artilleriegefechte würden so Kinder auf beiden Seiten zusätzlich gefährden. Einen Etappenerfolg erzielte die Ukraine bei ihrem Ziel, die Staatsfinanzen auszugleichen. Die wichtigsten ausländischen Gläubiger verzichteten heute auf 20% ihrer Forderungen. Die Ukraine erhält damit einen Schuldenschnitt von etwa 3,1 Milliarden Euro. Finanzministerin Natalia Jaresko sagte: Außerdem haben wir vereinbart, dass wir die verbliebenen Schulden erst 4 Jahre später zurückzahlen müssen. So können wir mehr Geld für wichtige Staatsausgaben verwenden, vor allem im sozialen Bereich und für die Landesverteidigung. Russland werde sich dem Schuldenschnitt nicht anschließen, erklärte der russische Finanzminister Anton Siluanov. Hier deutet sich ein neuer russisch-ukrainischer Konflikt an. Der ukrainische Ministerpräsident Arseniy Yatsenyuk sagte: Unsere Feinde haben mit unserem Staatsbankrott gerechnet, aber er wird nicht eintreten. Russland bekommt auf keinen Fall bessere Bedingungen als die anderen Kreditgeber. Darauf werden wir uns nie einlassen. Bis Ende des Jahres muss die Ukraine an Russland ohne Schuldenschnitt 2,7 Milliarden Euro bezahlen. Die Verbindlichkeiten stammen vor allem aus der Zeit des nach Russland geflohenen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch.